Kommissar Glockner bat die TKKG-Freunde ins Polizeipräsidium. Hier sollten sie in der Verbrecherkartei nach Fischauge suchen. Doch ihre Mühe war vergeblich. In der Kartei gab es kein Bild von diesem Mann. Dennoch ließen sich Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi die gute Laune nicht verderben. Sie beschlossen, noch einmal zu Adolf Burkhardt zu fahren